Einheit 14. B. Übung 1a. 1. Mein Name ist Latifa Cliff. Nach meiner 3-jährigen Ausbildung zur Restaurantfachfrau habe ich eine Stelle als Servicemitarbeiterin in einem Restaurant am Flughafen gefunden. In den ersten 3 Jahren habe ich in Vollzeit im Schichtbetrieb gearbeitet, natürlich auch an Wochenenden. Aber nach der Geburt meiner Tochter konnte ich nicht mehr so viel arbeiten. Deshalb habe ich einen Antrag bei meinem Arbeitgeber auf Teilzeit gestellt. Ich hatte Glück, denn mein Chef war einverstanden. Ich habe dann einen neuen Arbeitsvertrag bekommen. Jetzt arbeite ich 25 Stunden pro Woche. Von montags bis freitags, immer von 9 bis 14 Uhr. So kann ich meine Tochter morgens in die Kita bringen und sie nachmittags wieder abholen. Wenn meine Tochter älter ist, möchte ich aber wieder Vollzeit arbeiten. 2. Ich heiße Ivan Grekov. Ich habe keine abgeschlossene Ausbildung. Nach meinem Deutschkurs habe ich bei einer Zeitarbeitsfirma in Hannover einen Job bekommen. Ich habe 3 Jahre lang in verschiedenen Firmen als Produktionshelfer gearbeitet. Das letzte Unternehmen, in dem ich für die Zeitarbeitsfirma gearbeitet habe, hat mir dann einen 2-jährigen befristeten Vertrag mit einem höheren Gehalt angeboten. Da das Arbeitsklima in dem Unternehmen sehr gut ist, habe ich bei der Zeitarbeitsfirma gekündigt. Ich arbeite jetzt bei einem Autozulieferer in der Montage im 3-Schicht-Betrieb. Ich hoffe natürlich, dass ich in 2 Jahren einen unbefristeten Vertrag bekommen werde. 3. Mein Name ist Wanda Villar. In den Philippinen habe ich eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Nachdem meine Abschlüsse in Deutschland anerkannt wurden und ich auch den Deutschkurs bestanden hatte, habe ich zuerst einen Probearbeitsvertrag in einem Altenheim in der Nähe von Dortmund bekommen. Der Vertrag war auf 9 Monate befristet. Weil meine Chefin mit meiner Arbeit zufrieden war, hat das Altenheim mir aber nach den 9 Monaten einen unbefristeten Vertrag angeboten. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle, aber als Altenpflegerin muss ich natürlich auch Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste machen.